SRF Virus. SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Carl Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber mit hingeht. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Freezy worden im Club Landschweiz. Ja, no, da gibt es nur eins: Tanzen und noch mehr Shaken. Herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Du hörst SRF 4 und ich bin der Mental X. Das sind 3 Stunden Mental X Electronic, dein wöchentliches Dance- und Elektromagazin. Viele, viele Jahre her, genauer gesagt 1988, da hat es im britischen Manchester einen legendären Club gegeben namens Hacienda. Der ist übrigens geführt und erschaffen worden von New Order, von dieser Elektro-Pop-Band. Vielleicht magst du dich noch erinnern. Auf jeden Fall in diesem Hacienda-Club, sagt man, ist so der erste europäische Club gewesen, der Acid House gelaufen ist. Und der Resident-DJ dort, wo eben der Sound da gespielt hat, das ist niemand anders als der Alexander Coey, spricht der DJ Sascha gesehen. Nach so vielen Jahren ist der DJ Sascha immer noch super erfolgreich, außer in einem einzigen Land nicht. Und zwar in Deutschland. Dort hat er bis dato nicht Fuß fassen können. Warum auch immer. Das ändert sich aber jetzt, alles spätestens diese Woche, weil das legendäre und altehrwürdige Kölner Compact-Label hat unter Vertrag genommen. Und der Sascha hat für Compact eine Scheibe produziert, die wirklich so die goldige Rave Acid House-Ära aufleben lässt. Anfang möchte ich die heutige dreistündige Reise aber mit der neuen Traum schmieren. Vor allem anfangs Nullejahr sehr populär im Bereich vom Elektropunk. Jetzt ein bisschen gemäßigter, ein bisschen klappiger. Das ist vom kommenden Traumschmieren-Album. Das ist Jaguar. Schön reisig mit. Viel Spaß. allzu lang bis zum ersten Essential-Tune, aber er passt jetzt gerade hervorragend. Ja, der sanfte Breakbeat, der leicht raveige End-80er-Sound, das ist die neue Sascha. Und zwar Out of Time heisst sie. Und wie ich das schon letzte Woche mit der neuen Lorogania beschrieben habe, kompakt setzt im Moment so die Ikonen von der elektronischen Dance-Music. Letzte Woche ist eben die neue Lorogania rausgekommen. Diese Woche setzen sie noch einen drauf, und zwar mit der neuen DJ Sascha. Das ist aber noch nicht genug. Neben Out of Time gibt es noch den Track Trigonometrie und einen fantastischen Patrice Bäumel Remix, sprich ein EP, wo einfach muss haben. Das ist der Sascha mit Out of Time auf Kompakt. Words on the minds. Oh, hervorragend zu dem gruseligen Kühlschmuddelwetter. Naja, okay, aufs Wochenende soll es ja bekanntlich besser werden. Das hier ist die brandneue Scheibe von Kuebo, heisst also die Paralyzed, und ist die Woche rausgekommen. Hintergrundinfos zu der heutigen Show mit dem Thema The Warehouse Groove. Wünsche auf srf.ch/mentalx. auch so eine Woche, wo man denkt, haben sich denn alle Headliner-DJs abgesprochen mit den Release-Daten von ihrer Scheibe? Heute so, weil in den ersten 30 Minuten haben wir schon die neue Sascha gehört, wir haben schon die neue Tremschmiere gehört, eine neue Scheibe vom Quivo und jetzt der Elke Klein, der Techno-House-Export aus Rotterdam. Und der Elke Klein wird im Moment wieder richtig krachen mit seinen Sounds. Total sexy, total verspielt, sehr melodisch. Und das hier ist seine brandneue Scheibe. Das ist der Elke Klein mit Terminal. Matan Kaspi. Der Name taucht immer wieder und vor allem in sehr vielen Techno-Genren auf. House, Techno, Progressive, der Typ kann alles und ist damit sehr erfolgreich. Angefangen hat er seine Karriere, wenn ich mich mal richtig erinnere, auf Bonsai Music. Das ist mal so eins von den Rave-Labels aus den 90er Jahren gesehen. Inzwischen ist er aber auch auf renommierten Underground-Labels daheim. Und erst gerade kürzlich hat er, glaube ich, sogar auf dem Zürcher Label auf Definition Music als Release gehabt. Das ist ein Pananara von Matan Kaspi. We'll be right back. Also wenn der Typ so weitermacht, dann wirst du jetzt stehen. Anders kannst du es nicht bezeichnen. Letzte Woche hat er den Track hier zum ersten Mal vorgestellt. Und zwar ist wieder der ominöse Typ namens Prosperek aus Holland. Und zwar mit seiner kommenden Scheibe Breaking Point. Der Typ ist unglaublich talentiert und gibt nur sehr, sehr, sehr gezielt und sehr spartanisch neue Tracks raus. Aber eben die, die er dann rausbringt, die sind einfach, naja, perfekt, oder? Hintergrund zu den Infos zu der heutigen Show findest du wie gut auf srf.ch/mentlix. Da kannst du nach der Show dann auch den Podcast gratis downloaden. Und anfangs nächste Woche findest du natürlich auch die Playlist vom heute gespielten. bezeichnet man sehr oft und sehr gern die frühe Rave-Ära. Insbesondere die in Großbritannien, wo so 1988 angefangen hat, im Hacienda in Manchester, zusammen mit dem DJ Sascha und einem französischen DJ namens Pedro, der sich 2-3 Jahre später umbenannt hat in Laurent Garnier. Die haben eben in den Warehouses, sprich in den Lagerhäusern, die ersten mehr oder weniger legalen Raves organisiert. Aber auch Deutschland war relativ früh gewesen. Berlin, ja klar, sowieso, aber auch in Mannheim. Dort hat es in Mannheim zum Beispiel einen Club gegeben. 1992, da hat Milk geheißen. Und in diesem Milk Club ist extrem underground raviger Sound gelaufen. Zum Beispiel so der Vorgänger von Drum and Bass, damals noch gern bezeichnet worden als British Hardcore. Und natürlich auch Tech House Sachen. An vorderster Front aus Mannheim ist der Typ da. Und zwar der Nick Curly, der wohnt immer noch in Mannheim und ist äußerst erfolgreich. Das ist auf seinem Label 8-Bit und das ist seine brandneue Scheibe namens Second Lick. Hi, this is John Digweed. You're listening to Virus Radio with Mental X. Mental X. Sounds so sexy. We'll be right back. Das Duo hier aus Großbritannien, das habe ich auch schon längere Zeit im Auge. Ich glaube, die dritte Scheibe, wo ich immer wieder mal ins Set reinschleuse, und zwar sind das Mongo. Und zwar aus Manchester. Naja, passend zum heutigen Thema von der Show, nämlich Warehouse Grooves. Und zwar ist das ihre neue Scheibe namens Krypton. Ich warte total gespannt und bin schon völlig heiß auf ihre übernächste Scheibe, weil das wird mit einem Sample sein. Und zwar von Blade Runner, vom Blade Runner Soundtrack, nämlich Electric Sheep. Und boah, Digweed hat das irgendwie vor ein, zwei Monaten mal im Set gespielt. Das hat mich dermaßen weggehauen. Aber das Teil hat im Moment wirklich bis dato nur der Digweed. So muss auch ich noch ein bisschen warten. Hey, ich hoffe, du reist mit mir angenehm und geschwind ins Wochenende. Hintergrundinfos zu der heutigen Show findest du auf srf.ch/mentlix. Am Mikrofon hinter der Turntable, das bin ich. Ich bin der Mentlix. Schönes Wochenende. Hi, this is John Digweed. You're listening to Virus Radio with Mental Illness. Schon vor 3 Jahren hat das Berliner Label Dear Dear Music angefangen. Und dann sind sie plötzlich weg gewesen. Und vor einem halben Jahr melden sie sich zurück, fulminant. Jede Woche wirklich ein Monster-Tune und immer unbekannte Acts. Naja, ja doch, es sind unbekannte Acts, mehr oder weniger. Hier zum Beispiel Staccato ist das, mit Heartbroken, kommt in 2-3 Wochen eben auf dem deutschen Label Dear Dear Music raus. Ist das schnell gegangen? Die Playlist findest du alle spätestens so ab Montag, Dienstag, und zwar auf srf.ch/mentalx, der Podcast von der heutigen Show. Da kannst du heute oben schon gratis downloaden. Du gehst auf srf.ch/mentalx und kannst du einfach die Sendung gratis downloaden. Selbstverständlich gilt das auch für iTunes. bewölkt, dann würde man sogar ein schönes Obigrad respektive Dämmerung sehen. Naja, unterstreichen wir es zumindest imaginär bei dieser Scheibe hier. Und da ist es der neue Payan und Coral Castle. Hey, ich hoffe, du hast dich warm angezogen. Boah, absoluter Freeze, ich bin schon draußen gesehen. Überhaupt nicht mein Wetter. Aber aufs Wochenende wird es besser und alles spätestens dann gehen wir ja auch erst in den Ausgang, weil wir haben ja ein langes Wochenende insgesamt mit dem 1. Mai vor uns. Und es gibt doch ein paar ganz grossartige Sachen. Zum Beispiel morgen oben im Hive Club in Zürich haben wir den Edu Imbernond und Los Subas. Beide vom legendären spanischen Label Suara Music. Was sonst noch passiert, erfährst du in meinen Club Selections und die kriegst du so auf die halbe Zähne. Ich bin der Mentlex und alle Infos über mich, meine Sendung bei uns auf srf.ch/mentlex. Yeah. Thank you. gesehen, gibt es eigentlich nur zwei Nationen, die so ultimativ tiefe und dennoch so sexy Techno können produzieren. Auf der einen Seite natürlich die ganzen Israelis und der Guy Jay Oma, auf der anderen Seite natürlich Südamerikaner, im Speziellen Argentino rings um den Hermann Cataneo. Wo ich dann gesehen habe, wer den Track produziert hat, habe ich gefunden, naja, klar, okay, es hätte ja müssen sein, nämlich ein Latin Intelligent. Heisst der junge, sehr begnadete Produzent. Da habe ich mal auf seine Bio geklickt und gefunden, okay, wo genau aus Südamerika kommt er? Nächste aus Polen kommt er, genau gesagt, aus Warschau. Der Typ muss man unbedingt im Auge, respektive im Ohr behalten. Sehr, sehr, sehr sexy. Electronic auf SRF Virus genannt. Ich hoffe, du bist jetzt am Shaken oder auch sonst einfach ein bisschen am Chillen. Langsam ins Wochenende aber zu feiern. Und heute oben hat er schon vorgestellt, die neue Sascha-Scheibe. Dann wieder von Traumschmieren hat er was gebracht von De Luca aus Albanien. Und wenn wir so an den Warehouse-Sound aus den frühen 90er Jahren, respektive aus den späten 80er Jahren denken, dann kommen wir um Acid House herum. Gut, ich will jetzt den Teufel irgendwelche 30 Jahre alte Platten spielen, aber da haben wir etwas aus der Rubrik super zeitgenössischer Acid-Sound, und zwar aus Bulgarien vom Stan Kalev, Smetanoia. Finnland. Als regelmäßiger Zuhörer von mir weiß natürlich, was jetzt kommt. Ja, Henry Hurtig mit richtigem Namen, besser bekannt natürlich, oder inzwischen weltweit bekannt als Sid Inc. Das sind die neuen Scheiben, und zwar mit dem Indie. Und bevor die richtig losrollt, schauen wir mal, was das Wochenende so clubtechnisch in der Schweiz passiert. Eigentlich ist es morgens oben Basel, die führt. Aber wir schauen mal, und für das habe ich eine kleine, feine Rubrik mit dem Namen SRF Virus Mental X Club Selection. Fangen wir mal in Zürich an, und dort haben wir morgens oben den Hive Club, und dort wiederum feiert eine Rakete ihre Partys. Das heisst, Animal Trainers aus der Schweiz sind dort, und als Gast-DJs aus dem Ausland, genauer gesagt, beide Acts kommen aus Spanien, haben sie vom Suara-Label, nämlich der Edu Imbanon und Los Soruba. Das heisst, es wird eine grandiose Party. Da lege ich wirklich die Hand ins Feuer. Möchtest du morgens oben doch eher in Luzern shaken, gang ins Rock. Die haben nämlich dort den Roman Flügel. Der deutsche Produzent hat übrigens jahrelang im Sven Wethe seine Sachen produziert, das nur ganz nebenbei. Und was passiert eben morgens oben in der Chemiestadt, sprich in Basel? Ja gut, auf der einen Seite kannst du in den Hinterhof gehen. Dort hast du die Black Madonna. Die Frau ist wirklich ultimativ cool. Kannst du dich vielleicht erinnern, vor 2-3 Monaten hat er einmal einen Killer-Track von ihr vorgestellt. Das geht dann eher so ein bisschen richtig House-Music. Möchtest du lieber in richtige Techno, dann gehst du in Basel natürlich ins Nordstern. Morgens oben mit dem Labelchef von Crosstown Rebels, ja klar, Damien Lazarus ist morgens oben am Start. Das da ist der Sitting mit Mindy, und Playlisten bekommst du alles spätestens Montag, Dienstag auf srf.ch/mentalx. Wieder das Wunderkind aus Polen, das sich Latin Intelligent nennt und jeder meint, irgendwie kommt aus Südamerika. Aber, naja, dem ist nicht so. Das ist ebenfalls eine neue Scheibe von ihm namens Heaven. Ist das schnell gegangen? srf.ch/Mentlix bekommst du Playlisten und gerade heute oben noch der Podcast. Der Podcast steht für dich natürlich auch bereit. Ab 11 auf iTunes. Jahr von meiner Sendung hat sich doch der eine oder andere als ein Superhit herauskristallisiert. Und das hier, genau der Track, der jetzt läuft, der ist aus dem Jahr 2000, gerade ein halbes Jahr, nachdem ich mit meiner Sendung hier auf SRF Virus angefangen habe. Und für mich ist das so wie so einer der ersten eben Sendungs-Club-Hits. Und es ist durch und durch made in Switzerland. Nämlich auf massiv wahnsinnigem Modus. Label ist das Teil damals rausgekommen, nur als White Label. Er hat dann ein paar verschiedene DJs in die Hand gehabt, unter anderem mir und auch natürlich Timo Maas. Und das Ding ist dermassen abgegangen. Das liegt aber auch dran, weil das ist ein Remix vom DJ Gogo. Und gerade so Anfangs Millennium oder eben zu Millennium an, der hat ja wirklich ein Superstar durchgestartet. Er ist in Tokio gesehen, in den Staaten, vom Digweed eingeladen worden, an der Bedrock gespielt und überhaupt. Der Track wird bei mir immer ganz, ganz gross bleiben. Ich hoffe, bei dir auch. Das ist Josefsruhe mit Zürich Horn. Das ist der DJ Gogo Remix aus dem Jahr 2000. Juhu! Oh, you. House Groove. So habe ich die heutige Episode Mentlix Electronic genannt. Brandneue Sounds vom Sascha, vom Patrice Bäumel, von Traumschmiere, von Martin Kaspi und noch vielen, vielen mehr. Hey, ich hoffe, ich konnte dich in sehr langen Wochenende begleiten, und zwar sehr groovy. Gut, am Montag hast du frei. Dementsprechend kurz ein bisschen länger die Woche, bis die Playlist von der heutigen Show online ist, weil natürlich meine Gespannung und Redaktion, die schlafen auch mal aus. Spätestens am Dienstag ist sie dann online auf srf.ch/mentlix. Der Podcast jedoch, wenn alles klappt, und ich kann mir nicht anders vorstellen, ist jetzt oben schon parat für diesen Download. Dann spätestens in einer Stunde gehst du auf srf.ch/mentlix, klickst auf den Download-Button von der heutigen Episode und schon hast du mich mit im Wochenende in der Hosentasche oder wo auch immer. Die Podcast bekommst du natürlich auch auf iTunes, und jetzt sage ich, freue mich auf den nächsten Freitag. Ab der 7. bin ich wieder frei live im Studio. Umeinander schreiten, hinter den Turntables und dich ins Wochenende begleiten. Und jetzt um gute Nacht. Bis dann. Ciao, ciao. Nachrichten. Eine Sendung von SRF Virus. Radio, aber anders. Noch mehr zum Abladen gibt's auf srfvirus.ch.